Der Lehrer, an dem Vater mir den Wahn des Byzantinismus bewies, hatte über Mimikry in der Natur gesprochen. Lange bevor er in seine befohlenen Schreie endete, hatte ich schon etwas wie einen Krampf im Leib. Würde Weber den Kaiser mit seinen verkleideten Käfern vergleichen? War er sich bewusst, welch gefährliche Parallele sein Thema aufzwang? Ich dachte, wie ich mir vorstellte, dass Vater dachte. Vater hatte den Mann von Berlin den Kleiderclown genannt. Würde Weber von der schauspielerischen Geste der Gottesanbeterin zu den theatralischen Aufzügen des Kaisers überleiten? Es lebe unser aller Chamäleon, seine Majestät, unser ständig sich verkleidender Kriegsherr in seiner Wüstenfarbe, der Friedenskaiser, der Schwerter liebt und mit Kriegsschiffen spazieren fährt, der Gedichte auf den Meeresgott Ägir zu eigener Melodie singt und dabei auf Panzerplatten schießen lässt. Aber er wird nie den Dreizack im Ernst erheben, denn alles ist nur Mimikry. Weber löste mich aus meinem Krampf. Er sagte einfach, genau wie die Natur weise ist und die ihren schützt, so auch der erhabene Mann, der heute Geburtstag hat und der unser aller Schutz und Hort ist. Und so bitte ich Sie denn, mit mir einzustimmen in den Ruf bla bla bla. Vater und ich erhoben die Hände und stießen unsere kurzen drei Schreie aus. Weber auf seinem Pult stimmte die Hymne an, Heil dir im Siegerkranz. Welche Siege, Friedenskaiser? War auch diese Hymne Mimikry? Am Nachmittag übte vor der ganzen Stadt die Feuerwehr in Gala-Uniform an einem hohen Holzturm. Menschen rutschten durch Schläuche abwärts, die Feuerwehr hieb mit Äxten in imaginäre Fenster. Das Volk sah mit halber Anteilnahme hin, dann aber wurde es plötzlich lebendig. Drei Feuerwehrleute näherten sich mit Fackeln dem hohen Turm, steckten ihn an seinen Grundfesten an. Langsam brannten die unteren Planken, dann kam ein Wind und nun fuhr die Flamme durch alle Stockwerke hinauf und das Volk brach in Jubel aus. Das alles verdankte es dem Kaiser. Heil, Kaiser, dir! Ich glaube nicht mehr, dass Deutschland unter seinen Kaisern litt. Und wenn es bessere gehabt hätte, würde es besser gewesen sein. Wie mit anderen Institutionen ist es auch hier. Das deutsche Volk hat sich seine Kaiser gemacht. Sie sind vom Fleisch seiner Fantasie, vom Holz seiner heimischen Wälder. Selbst nach ihren Niederlagen nennen sich die deutschen Durchschnittsseelen noch lieber Herr Feldwebel als Herr Buchbinder. Sie polieren die Medaillen ihrer Siege und bewahren sie auf Samt in der Vitrine, als wenn es jemals einen Endsieg gegeben hätte. Selbst im Elend ziehen sie die Militärstiefel nicht aus. Sie lieben diesen Druck. Er macht sie zu etwas. Sie haben kein Leben, aber eine Regimentsgeschichte aufzuweisen. Erst beim Offizier fängt der Mensch an, sagte mein Vater ironisch. Und der Bürgermeister, der dabei stand und später seine sämtlichen Söhne im Feld und mit Stolz verlor, klatschte in die Hände. Da haben Sie mal ein wahres Wort ausgesprochen, sagte er. Vater verneigte sich. Ich wusste, dass er lächelte. Als er den Kopf wieder hob, befriedigte er den ersten Beamten der Stadt durch ein Extrageschenk. Die Uniform macht den Menschen, sagte er und verneigte sich wieder. Ich weiß nicht, wie ich als Kind so viel Ironie ertrug. Heute habe ich eine Erklärung dafür. Der Spott befreite mich von den Preußen. Es war meine erste Rebellion von dem Mann aus dem Schloss. Die letzte Rebellion ist noch fällig. Dazu kam meine unbewusste Enttäuschung über diesen besonderen Mann in Berlin, der nichts Besonderes war. Ein Kaiser war für mich etwas, das niemals oder nur alle 100 Jahre einmal sichtbar wird. Er lebte in der Vorstellung seiner Untertanen. Die richtige Art von Kaiser war der von China, der im Zentrum einer Zwiebelstadt regierte. 100 Höfe umgaben ihn und in den letzten kam niemand je hinein. Der richtige Kaiser war auch der des Märchens, der sich von zwei Hochstaplern einreden ließ, dass sie ihm goldene Kleider gewebt hätten. So ging er nackt durch die Straßen. Oh, ich würde sicher nicht das naseweise Kind des Märchens sein, das ausrief, er habe doch gar nichts an. Ich bekleidete ihn. Und wer ein guter Bürger ist und etwas vom Kaiser weiß, bekleidet ihn immer und besser, als alle Schneider der Welt es können. Und da war also dieser, von dem Vater mir mit vielen illustrierten Zeitschriften bewies, dass er nicht aufhörte, sich zu verkleiden und Bilder von sich malen zu lassen. Genau das Gegenteil vom nackten Kaiser. Ein Verkleidungsakrobat. Viel später ging mir auf, was für ein Mann er war. Im tiefsten glaubte er nicht an sich. Er verheimlichte seinen Unglauben vor sich selbst. Er steckte ihn in Masken. Und auch diesen traute er nicht. Sie nutzten sich so rasch ab. Sein Unglaube brannte sie durch wie Papiergesichter. So wechselte er sie ständig. Und indem er sich dabei spaltete wie Strahlen eines unsicheren Lichts, empfand er, dass er daneben festen Fuß fassen müsste. Er tat es mit Denkmälern. Er machte sich unsterblich, bevor er starb. Er notzüchtigte die Zeit, dass sie ihm ein bisschen Ewigkeit gebäre. Er hatte alle schrecklichen und rührenden Untugenden eines Bastards. Vielleicht verkörpert er Deutschland, das nie über die Elbe zum Osten hin hätte hinauswachsen sollen und sein westliches Erbe und sein südliches Blut hätte rein erhalten sollen. Kaiser sollten keine Minderwertigkeitskomplexe haben, es sei denn Scham vor Gott. Dieser aber war geladen damit, wie eine Patrone mit Pulver. Und genau so trat er auch in unserem Haus auf. Der Mann vom Schloss war wieder da. Vater hatte sich mit ihm in die gute Stube eingeschlossen. Der Mann klebte bereits. Wir hörten es an der Stille, die durch die Wand kam. Wir warteten mit Kummer auf der Mutter Rückkehr vom Markt. Es konnte jeden Augenblick sein. »Ich hab einen Einfall«, sagte mein Bruder und verschwand. »Mir fällt nichts ein«, sagte meine Schwester. »Ich werde ihr entgegengehen und mir den Fuß verstauchen«, sagte ich. Da stand Mutter schon in der Tür. Wir waren furchtbar schlechte Lügner. Sie sah uns nur an, dann fragte sie nach Vater. Ich war bereit, mich wie ein Winkelried vor die Tür zu stellen, hinter der die beiden Männer verschwunden waren. Aber was hätte es genützt? Es handelte sich ja darum, etwas als nicht bestehend anzusehen, nicht es zu verteidigen. Mutter schwankte, ob sie auf die Tür zugehen sollte. Da stürzte mein Bruder herein mit einem gackernden Huhn in den Händen. »Ich hab's geschenkt bekommen«, jubilierte er. Wir wussten sofort, dass es gelogen war. Aber er kam so zur rechten Zeit, dass wir das Lügen überhört hätten, wenn er mit der Kirchturmglocke angekommen wäre. »Wer hat's dir geschenkt?«, sagte Mutter erstaunt. Sie brauchte nicht auf die Antwort zu warten. Hinter meinem Bruder tauchte die fette Frau Kaufmann auf. »Schöne Kinder haben sie«, sagte sie und nahm das Huhn mit kunstgerechtem Griff aus meines Bruders Händen. Im gleichen Augenblick ging die Tür der guten Stube auf und der Mann vom Schloss erschien im Türrahmen mit Vater. Ich empfand, dass der Boden unter unseren Füßen wackelte. Es fehlte nur noch, dass ein Polizist erschienen wäre. Kaum hatte ich es gedacht, als der Feldhüter von der Straße hereinkam und ohne ein Wort auf mich deutete. Ich sah zertrampeltes Gras vor mir. Ein Mädchen, nein, es war Max Hanau, der Schulfreund gewesen, der mir von seinen Liebesabenteuern erzählt hatte. Ich war unsicher gewesen und hatte verlangt, dass wir ein Versteck aufsuchten. Vielleicht wollte ich an Ort und Stelle das Greco-Mädchen vergessen. Und nun war dieser Finger auf mich gerichtet, saß mir sozusagen in der Kehle, die auch schon nicht mehr schluckte. Da standen wir Männer der Familie und waren alle Verbrecher. Es gab nur eine Reaktion, die gesund war. Die Flucht nach vorn. Das hieß in diesem Fall, dass jeder von uns eine der Messingfiguren, die auf Vaters Pult standen, ergriffe und Feldhüter, Mann vom Schloss und Frau Kaufmann die Schädel eingeschlagen hätte. Vorher hätte man mit einem Lächeln zur Nachbarschaft hin die Haustüre leise geschlossen. Aber es kam wieder eine Überraschung. Irgendjemand lief durch die Straße und läutete. Es war ein Geräusch, das man mit einem Lauffeuer identifizierte, sobald man es hörte. Und alle hier auf der dramatischen Familienbühne hörten es. Das Huhn in den Händen der Frau Kaufmann begann sogar aufzugackern. Es traute dem Geräusch nicht. Dann kam der Mann mit der Glocke vor unsere Tür. Die Glocke bimmelte noch einmal, als er sie senkte und ruhen ließ. Dann rief er in den Laden hinein, »Der Kaiser kommt! Der Kaiser besucht das Rheinland!« Hier hielt er an, genoss die Verblüffung von allen Menschen, grinste ein idiotisches Grinsen und verschwand, seine Glocke schwingend. Ich hätte zufrieden sein müssen über die Wirkung, die diese Nachricht hatte. Frau Kaufmann ließ vor Aufregung das Huhn fallen, das sich sofort auf die Straße stürzte. Es sah fast aus, als wenn es dem Mann mit der Glocke nachliefe, um mehr Nachrichten zu erfahren. Frau Kaufmann rannte hinterher, was den ersten Feind von der Bühne verschwinden ließ. Dann verneigte sich der Feldhüter. Es war, als wenn er plötzlich wüsste, wo Mekka sei. Als er sich wieder erhob, hatte sein Gesicht einen völlig veränderten Ausdruck. Etwas Verklärtes, möchte man sagen. Er fasste an seine Mütze, grüßte uns alle mit abwesendem Blick, sagte dann, wollen wir es vergessen, und ging. Er hätte seinen Satz nicht in so fragendem Ton stellen brauchen. Wir waren mehr als einverstanden, dass er ging und vergaß. Die größte Überraschung aber bereitete uns der Mann vom Schloss. Er verneigte sich vor Mutter, sagte dann leise zweimal, sich vor Erregung verschluckend, »Nehmen Sie die Zettel mal weg für einen Monat. Ich kann das schon auf mich nehmen.« Er sah dabei in seine halb geöffnete Mappe. Es war, als spräche er zu den Pfändungsbefehlen, damit nur ja kein Missverständnis entstehe mit seinen Dokumenten. »Seine Majestät könnte ja zufällig hier vorbeikommen«, fügte er dann mit einem schauerlichen Unterton von Respekt und Hohn hinzu. »Und seine Majestät, natürlich musste er die beiden Worte wiederholen, soll nicht sehen, dass es sowas in dieser Stadt gibt wie Pfändungen.« In der Ferne hörte man die Glocke des Stadtschreiers. Der Mann vom Schloss klappte die Aktenmappe zu, drehte sich um und ging. Mutter hatte immer den Sinn für das Kaisermärchen. Viel später, nach der deutschen Niederlage von 1918, als die Franzosen die Stadt besetzten und Wilhelm in Dorn Holz spaltete, stellte sie an seinem Geburtstag das Bild des Flüchtlings öffentlich aus und zahlte mit grimmigem Trotz die 3000 Franken Geldstrafe, die, zum Entzücken von Vater, man ihr auferlegt hatte. Jetzt, in diesem dramatischen Augenblick, inmitten ihrer Kinder, dachte sie auch nur an ihn. Sie stand verträumt da, vergaß, was alles geschehen war, wer alles hier angeklagt worden war, und sagte nur, nach gutem Nachdenken, ob er wohl hier vorbeikommt? Wir entfernten uns auf Zehenspitzen, sowohl aus Schuldgefühlen, als auch um sie nicht aufzuwecken aus ihrem Traum. Der Kaiser kam nicht. Er besuchte Trier. Und Trier war eine Stunde Bahnfahrt entfernt. Mutter legte sich zu Bett. Migräne der Enttäuschung. Vater grinste still vor sich hin. Über all die enttäuschten Gesichter grinste er. Aber dann musste er meine Reise nach Trier bezahlen. Es war ein obligatorischer Ausflug der ganzen Schule. Wir marschierten kurz nach unserer Ankunft zu der Straße, die uns angegeben wurde. Trier hatte nicht genug Schulkinder, die Straßen zu säumen. Wir waren die Aushilfe. Wir standen nahe dem alten römischen Tor, das ich liebte. Ich wünschte mir, dass der Wagen des Kaisers durch den schwarzen Mittelbogen gefahren käme. Dann wünschte ich, dass er überhaupt nicht käme. Er konnte nicht hier sein. Er sollte nicht hier sein. Er würde das Letzte, das Vater übrig gelassen, verlieren, wenn er, wie uns gesagt worden, in einem Auto an uns vorbeiführe. Wir warteten Stunden. Einige fielen um. Es war ein heißer Tag. Die Reihen lichteten sich, sodass zwei Schuldirektoren zusammenkommen mussten, um über einen nicht so deutlichen weiteren Abstand der Kinder zu beraten. Sie stellten uns dann einzeln auf und waren nervös wie eingesperrte Einhörnchen. Denn jederzeit konnte der Kaiser kommen und sie bei ihren Vorbereitungen überraschen. Dann baten einige, austreten zu dürfen. Der Direktor war zuerst empört. Man hatte sie zu beherrschen. Aber dann musste er selber zur nächsten Wirtschaft gehen und wurde toleranter. Nach seiner Rückkehr meldeten wir uns in Scharen. Es war ein Kommen und Gehen, wie das sich Auflösen einer Kompanie. Ich dachte zwischendurch, vielleicht weil das herrliche römische Tor so nah war, dass unser Direktor ein antiker Wagenführer sei und alle Pferde ihm durchgegangen wären. Aber für welch einen prosaischen Grund und an welch feierlichem Tag. Wir durften nicht unsere Brote essen. Nach einer Weile, was mehrere Stunden heißt, rochen wir die Düfte, die aus unseren Taschen aufstiegen, und fragten noch einmal an, wie es mit dem Essen wäre. Unsere Petition wurde schroff abgelehnt. Ihr könnt immer essen, einen Kaiser aber sieht man nicht alle Tage. Ich wundere mich, warum wir nicht rebellierten. Aber wie wenige haben selbst nach Stalingrad 1942 rebelliert, obschon sie wussten, was bevorstand. Dann dröhnten aus der Ferne Kanonenschüsse. Die Brücke über die Mosel war eingeweiht worden. Dies erfuhren wir erst später. Jetzt standen wir nur da und stellten uns vor, dass irgendetwas Großes hinter all den alten und neuen Häusern geschehe. Ich selbst liebte die Schüsse. Ich war überzeugt, dass es das Ende aller Feierlichkeiten war und dass der Kaiser überhaupt nicht käme. Es entsprach meinem chinesischen Bild von ihm. Dass wir für Stunden auf ihn warteten, dass wir von weit hergekommen waren, fast vom Rand der Gobi, dass wir vor Hunger umfielen, dass man uns als Puppen behandelte, die seinen Weg säumen sollten, und dass er dann gar nicht kam. So musste es sein. Ich liebte ihn plötzlich. Er bekam Formen, für die es wert war, zu leiden und sich anzustrengen. Die Formen der großen Dinge, die man nicht erreicht und die gerade dadurch zur Quelle der Sehnsucht und der Wünsche werden. Vielleicht hatte Vater übertrieben, wenn er ihn einen eitlen Kleiderclown nannte, dem jeder Zuruf schmeichelte, selbst der eines Nachtwächters. In diesem Augenblick kam er vorbei, wie ein Gespenst. Als Kürassier verkleidet saß er in einem Auto, das wir nur als einen Schein vorbeirasen sahen. Er selbst hatte die Augen niedergeschlagen, er sah grau aus im Gesicht. Ich war sicher, dass er sich fürchtete. Sein Kopf, soweit der glitzernde Helm ihn sehen ließ, saß tief in seinen Schultern. Unser Direktor stieß uns mit verzweifelten Gesten in die Reihen. Dann drehte er sich herum und rief mit einer hohen Eunuchenstimme, »Hua!« Er schrie es in die leere Straße. Das Auto mit seiner Majestät war längst verschwunden. Ich habe ihm nie verziehen. Ich meine, dass die tiefe, unbewusste Kinderseele ihm nie verziehen hat. Der Direktor stand noch immer stramm in der Straße. Es sah fast aus, als wenn er im nächsten Augenblick wie ein Nussknacker nach vorn fallen werde. Rings um ihn lösten sich die Reihen der aufgestellten Untertanen auf. Nach allen Seiten strömten sie. Über die Straße, die so lange offen gehalten worden war, strömten sie zu Wirtschaften und Kaufläden. Ich dachte an mein Fronleichnamsfest. Wenn der Mann mit der Monstranz vorbeigegangen war, blieb etwas in den Straßen. Und wenn es nur das verschwendete Heu und die Blumen waren, die Monstranz ließ einen Hauch hinter sich. Oder war es unser Glaube, der diesen Hauch schuf? Der Kürassier in dem Auto ließ den Geruch von Sägemehl hinter sich. Sägemehl, das unter der Guillotine wartet. Sägemehl, das aus zerrissenen Puppen rieselt. Wer ihm nachlief, wurde selbst zu Sägemehl. Und eines Tages schoss einer ihm ins Fell und heraus rieselte das Sägemehl. Aber es war rot wie Blut. Niemand konnte seit jenem Tag in meiner Nähe von ihm reden, ohne dass ich nicht meinen Spott über ihn gegossen hätte. Der Kaiser hat Krüger von den Buren ein Telegramm geschickt. Früher schickten Kaiser Soldaten und Nahrung in solchen Fällen. Aber ein Telegramm ist wahrscheinlich billiger. Es kostet einen Kaiser wohl gar nichts. Es ist von der kaiserlich-königlichen Post geschickt. Das ist seine eigene Firma. Transvaal wird viel anfangen können mit dem Papier. Ein Telegramm in die belagerten Berge, dass ich nicht lache. Dabei soll es nur eine Provokation der Engländer sein. Die letztere Weisheit hatte ich von Vater. Der Kaiser ist auf einem Pferd in Jerusalem eingezogen. Er hat es gewagt? Geht man nicht auf Knien durch jenes Tor? Wer ist er, dass er überhaupt durch jenes Tor durchzugehen wagt? Er lässt sich fotografieren. Mein Gott, Fotografen vor jenem Tor. Man zeigte die Fotos jeder Reise in allen Fenstern des Landes. Es war eine deutsche Krankheit. Es gab sie in Abarten auch in England und in den tatarischen Wüsten. Aber als Virus von charakterzerstörender Gewalt hat er sich am stärksten in Deutschland gehalten. Von der Maas bis an die Memel verzuckerte sie ihr Bedürfnis zu gehorchen und unterjocht zu werden mit der Verehrung dieser einen unbedeutenden Puppe aus Sägemehl. Die Krankheit schwächte ab nach dem Westen hin. Es war da noch ein Echo in den Bergen von Paris her. Man hatte vor etwas mehr als 100 Jahren bis hierhin das Fallen eines Königskopfs vernommen. Außerdem wuchs Wein auf den Bergen der Mosel, des Rheins und der Saar. Heitere Menschen aber gehorchen nicht, nur düstere. Solche, die Schnaps brauchen, um ihre Schwere zu vergessen, Schnaps oder Wodka. Aus einer Liebfrauenmilch aber steigt der Geist des Widerspruchs. Ein Pfälzer Boxbeutel kann dem Hirn die wahre Anarchie predigen und das Hirn lacht der strengen Gesetze. Wer den Mut hat, sich leicht im Wind eines guten Rauschs zu wiegen, steht nicht so leicht stramm wie eine Holzfigur. Auf den Planken eines Schiffs, das an Traumschlössern von Bingen bis Drachenfels vorbeitreibt, träumt man nicht von Siegen, sondern vom Paradies, an dessen Ufern man aussteigen wird bei Sonnenuntergang. Mit den Schiffen des Ostens aber schleicht an grauen Ufernbänken entlang die Melancholie, die sich dann nur zu oft in Grausamkeiten Luft verschafft. Eine der Befreiungen war für die Bewohner dort immer der Krieg. Ich spreche nicht von Russland, dessen Melancholie von der lähmenden Art ist und das mehr Kriege erlitt, als es führte. Ich spreche von Ostpreußen, wo der Kaiser jagte. Wir sahen in den Illustrierten die Reihen von Wildschweinen liegen, die in Trakehnen von dem Berliner Mann selbst erlegt worden waren. Jeder Schuss ein Treffer. Und um sicher zu sein, wurde jeder Schuss zum Doppelschuss befördert. Hinter dem Kaiser stand ein Förster, der dafür sorgte, dass Majestät nicht fehlte. Aber nicht jedes Höflingstheater schreckte uns im Westen. Schmeichler gab es überall. Und das Wort Byzantinismus ist nicht in Brandenburg erfunden worden, sondern im Balkan. Was uns schreckte, waren die Dämpfe des Kartoffelschnaps, die verantwortlich zu machen sind für das Preußentum und ihre Kriege. Sie tranken Branntwein in Ostpreußen. Hindenburg stank danach bis in seine letzten geisteskranken Tage, da er immer noch den Präsidenten einer Republik spielte. Sie stanken alle danach. Sie kamen in die Hauptstadt und stanken danach. Sie kauften sich Mädchen und prügelten sie. Ein Weintrinker prügelt keine Frau. Wein lockert das Gehirn. Schnaps lähmt es. Und was die Ganglien dann noch an Weisheit hervorbrachten, war nichts als die banalste Herrenphilosophie. Herr aber hieß ein Mann mit einer Peitsche. Verachtung für Weiber, ein Geruch von Juchten an den Händen und einem Heer von Sklaven um ihn herum. Sie liebten es in Preußen, das Wild, das sie schossen, selbst auszuweiden. Sie verlangten, dass sie gerufen würden, wenn der junge Ochs angekürt wurde. Sie hatten ein raffiniertes System von Foltern für Hunde, die jagdfähig gemacht wurden. Sie belauschten die ununterbrochene Zeugung der Natur mit wilder Freude an den Unregelmäßigkeiten. Ihre Gesundheit schwitzte ihr Übermaß an Sadismus durch die Hosenträger. Sie waren Heiden, die Pan erzog in seinen Schrecken. Aber sie hatten nicht einmal die Einbildungskraft, sich einen Naturgott zu schnitzen. Sie gingen zur grauen Kirche, um ihre Sklaven zu zählen und Weiber zu riechen. Sie sandten ihre Söhne zu den besten Regimentern des Kaisers. Sie waren seine Getreuesten. Vater sprach sein endgültiges Urteil über den Mann von Berlin. Es war hart wie ein Todesurteil. Er verlangte, dass ich zustimmte, ob ich verstände oder nicht. Es war die Größe aller nordischen Fürsten, sagte Vater, dass sie es eines Tages in ihren Nebelburgen nicht mehr aushielten. Sie stiegen zu Pferd und ritten nach dem Süden, einfach nach dem Süden. Man braucht nur den Nordstern hinter sich zu lassen, dann hat man die Richtung. Manchmal eroberten sie Reiche, manchmal hörte man nie mehr von ihnen. Es war ihnen vielleicht ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen, und die Legende spricht nicht gern von Ziegelsteinen auf gekrönten Häuptern. Aber was immer daraus wurde, sie hatten die gute Richtung.